So, and we also have guests from Germany. Could you stand? Wir haben Gäste aus Deutschland da. And they are a group from YWAM, Youth with a Mission. Sie sind eine Gruppe von Jugend mit einer Mission. They are doing a discipleship training school. Sie machen eine DTS, also eine Discipleship Training School. And part of their training is to come and to visit different parts of Europe. Und ein Teil ihres Jüngerschaftstrainings ist es eben einfach, durch Europa zu ziehen. And so they're going to participate in the service tonight. So sind sie heute Abend hier im Gottesdienst. And so first we're going to have Taylor come. And zuerst wird die Taylor etwas sagen. Taylor is from Canada. Die Taylor kommt aus Kanada. And she's going to share a bit with us. Wird ein bisschen einfach erzählen, ein Zeugnis geben. And then we're going to hear from Max, who is from Germany. Und dann werden wir den Max hören, der aus Deutschland ist. Okay, welcome, Taylor. Hi guys. Ja, hallo Leute. My voice isn't so good. We just spent 5 days evangelizing on the streets, so I was singing and so. Meine Stimme ist ein bisschen mitgenommen. Wir haben jetzt seit 5 Tagen evangelisiert auf der Straße und ich habe sehr viel gesungen. I'm just going to be sharing you a little bit of my testimony tonight. Und ich möchte euch heute Abend ein bisschen was von meinem Zeugnis erzählen. So, I was raised as a Christian and accepted Jesus into my heart when I was 5. Also ich habe in einer christlichen Familie aufgewachsen, habe Jesus empfangen mit 5. And I am 18 now. Jetzt bin ich 18. But my true life as a Christian really only started 5 months ago. Aber mein echtes, wahres Leben mit Christus hat vor 5 Monaten begonnen. When I was younger, my family was going through a little bit of difficulty because my dad was an alcoholic. Als ich jung war, als Kind, ging unsere Familie durch ziemliche Schwierigkeiten, weil mein Vater Alkoholiker war. When I was 9, my parents divorced because of my dad's addictions. Und mit 9 haben sich meine Eltern geschieden wegen der Alkoholsucht meines Vaters. Me and my mom and my sister were kicked out of our church because they divorced. Dann ich, meine Schwester, meine Mutter, wir sind aus der Gemeinde geworfen worden, wegen der Scheidung. And then when I was 12, my dad passed away from his addictions. Und als ich 12 war, verstarb mein Vater an seiner Sucht. After this happened, I was really broken and lost. Nachdem das passiert war, war ich wirklich gebrochen und verloren. I hated churches, I hated Christians, because they didn't love or care about me and my family. Ich habe einfach Gemeinden, ich habe Kirchen, ich habe Christen gehasst, weil sie sich einfach um meine Familie nicht gekümmert haben. And I could really go into so much more detail about my life and how it was, but we don't have enough time. It would take the whole night. Und ich könnte so viele Details dazu erzählen, was alles passiert ist, aber wir haben nicht genügend Zeit dazu. So if you'd like to know more, you can always come up to me after and talk to me. Und wenn du noch mehr hören möchtest, komm einfach zu mir, dann werde ich dir noch ein bisschen erzählen. So, when I was 13, I threw myself into this lifestyle of partying, drinking and drugs. Und so mit 13 habe ich dann angefangen, einfach diesen Lebensstil anzunehmen, Party, Drogen und all diese Dinge. When I was 16, I moved out, I got 3 jobs and I was in school. Und mit 16 bin ich ausgezogen, habe da 3 Jobs gemacht und gleichzeitig noch die Schule. Now believe me, 3 jobs, high school and not living at home and on your own, it's not easy when you're 16 years old. Und wenn du 16 bist, 3 Jobs da schmeißen musst und dann die Schule noch und all das, ist nicht so einfach, wenn du da nicht zu Hause bist. Life wasn't very fun. Das Leben war nicht so lustig für mich. And my sister also, when I was 15, went to YWAM and did the same school I'm doing now. Und meine Schwester hat mit 15 dann dieses Discipleship Training gemacht, yep, wo ich jetzt auch bin. Yeah, and that made me hate Christians even more because they took my sister away. Und habe ich die Christen noch mehr gehasst, weil sie einfach meine Schwester weggenommen hatten. My lifestyle of partying continued and I had gotten into cocaine. Und mein Lebensstil so mit Party, der ging weiter. Und dann habe ich mir dann auch Kokain reingezogen. When I was 16 and that's when my using of cocaine had begun when I was 16. Mit 16 habe ich dann eben Kokain auch benutzt. And then I was still using up until 2 weeks before I came to Germany. Und das ging noch so weiter bis 2 Wochen, bis dann nach Deutschland einmal fuhr. I came out to Europe in August to visit my sister for a month. War also im August 2011. Yep. Ja. bin ich meine Schwester besuchen gegangen. Eigentlich soll das für 2 Monate sein. And I guess God wanted me to stay for a discipleship training school. Und ich glaube, es war so, dass Gott wohl wollte, dass ich einfach dort bleibe, um dort diese Jüngerschaftsschule zu machen. It wasn't part of my plan. I had been accepted into universities already. Es war nicht Teil meines Planes. Ich hatte eigentlich schon Zugang zu verschiedenen Universitäten. But as we all know, it's not your life, it's God leading your life. Aber wie wir alle wissen, es ist nicht unser Leben, sondern es ist Gottes Leben und er führt das Leben an. As the school went on, I began to learn more about living with God. Und während diese Schule sich so da entfaltete, vor mir habe ich mehr gelernt, wie man mit Gott lebt. And I learned that by giving everything I am, my passions, my goals and my dreams. Und ich habe das einfach gelernt, dass einfach alles, meine Leidenschaften, meine Ziele, meine Träume, dass ich sie einfach abgeben kann. The giving everything up to God will bring me into this life of perfect happiness and love. Und dass wenn ich all diese Leidenschaften, Ziele, all diese Dinge einfach Gott abgebe, dann wird dieses Leben erhalten praktisch, was vollkommene Freude hat. It wasn't an easy lesson. Und das war keine einfache Lektion. I've learned that I'm not perfect and I never will be, but living with God has made me truly understand what love is. Ich habe verstanden praktisch, dass ich nicht perfekt bin und ich werde auch nie perfekt sein, aber ich habe aus dieser Beziehung zu Gott erfahren, was wahre und echte Liebe ist. I have learned that God is love. Ich habe verstanden und gelernt, dass Gott eben diese Liebe ist. And we think love can be so many things. Und wir denken, Liebe, das kann so viele Dinge sein. But in my opinion, love that God has shown me is pure and true, unlike any person or thing. Und so wie Gott es mir gezeigt hat, ist Liebe einfach rein und sie ist wahr. Und sie ist ganz anders als jede andere Person oder jedes andere Ding, was wir nur noch erdenken könnten. Now as I begin to understand my role as a Christian, I realize it's based on this unconditional love to other people as well as to God. Nachdem ich nun meine neue Rolle als Christin verstanden habe, habe ich verstanden, dass es eben die Grundlage hat in dieser bedingungslosen Liebe Gottes, die er für mich hat und auch für andere. It comes out of intimacy with God. Und diese Liebe, die entsteht aus dieser intimen Gemeinschaft mit Gott. I can't tell you how much my life has changed beyond measures with God in it. Es ist einfach unmöglich für mich, euch zu zeigen oder zu sagen, wie sehr mein Leben sich verwandelt hat. And that it brings me such great peace and joy to know that God loves me. Und ich habe so einen Frieden und so eine Freude darin, einfach zu wissen, dass Gott mich liebt. And he loves me regardless of all the stuff I ever did in my past. Und er liebt mich einfach ungeachtet all der Dinge, die ich in meiner Vergangenheit vielleicht gemacht habe. And only by his grace is this possible that I am here today. Und nur durch seine Gnade ist es einfach hier, dass ich hier stehen kann heute. Thank you for listening. Und Dankeschön fürs Zuhören. Ja, einen wunderschönen guten Abend und frohes neues Jahr euch allen. Good evening and happy new year to everyone. Es ist wirklich eine Ehre für mich, dass ich hier stehen darf und einfach hier sein darf und was mit euch mitteilen darf. And it's really an honor for me to stand here and to be able to share something with you. Es ist Gott. It's God. Es geht um ihn und es geht auch nicht um mich hier oder so. And it's about him, it's not about me. Es ist nur wegen ihm, dass ich hier stehen kann. And it's only because of him that I can stand here tonight. Ich finde, es ist echt eine Freude, so dieses neue Jahr mit Jesus zu beginnen, so alle zusammen. And I think that it's really a joy to begin this year all together with Jesus. Das ist so cool. Also ich habe echt das Gefühl, Gott will sowas Tolles tun in diesem Jahr. Und das haben wir auch schon gehört. And it's so cool. And I just have this amazing impression that God is going to do amazing things this gestern, year. Gestern waren wir auf einem Silvestergottesdienst auch um Mitternacht. And yesterday we were at a New Year's service at about midnight. Und plötzlich hat Gott mir einfach diese Freude ins Herz gelegt, so dass egal was kommt, so er ist da und seine Liebe ist da. And all of a sudden God just gave me such love in my heart and this confidence that whatever happens, he is there. Europa ist gerade ziemlich depri eher. Europe is kind of depressed. Ja, es ist nicht so viel Hoffnung und Zuversicht da. There's not so much hope or confidence here. Ja, so viel Angst wegen Finanzkrise und Krieg und. So much fear because of financial difficulties and wars. Ja. Aber ja, es ist so wichtig, dass wir uns davon nicht einnehmen lassen. But it's so important that we don't let ourselves be consumed by these things. Weil wir sind es ja, die diese Hoffnung bringen sollen. Because we are the ones that are to bring this hope. Wenn wir das nicht tun, dann wird es niemand tun. If we don't do it, then who will? In Römer 12,2 steht, dass wir unser dass wir uns nicht der Welt anpassen sollen, dem Denken von der Welt. In Romans 12:2 it says that we should not conform to the thinking of the world. Und ja, das will ich euch einfach mitgeben und euch ermutigen. And that's what I really want to encourage you with. Ich meine, wir denken uns vielleicht, ja klar, ich glaube an Gott und an sein Wort und richte mich danach. We think, yeah, of course, I believe in God and I go according to his word. Aber diese Umgebung, ja, die Gesellschaft und das Denken, was da einfach vorherrscht, die ganze Atmosphäre beeinflusst. But the atmosphere and the environment that I live in, everything really influences me. Ja, beeinflusst uns doch oft unmerklich. Sometimes without us knowing it. Ja. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich aktiv nach diesem Wort Gottes suchen, nach seiner Wahrheit suchen. And that's why it's so important that we really actively seek after the word of God. Nach seiner Perspektive. And seek after his perspective. Nach seiner Sicht auf die Dinge. The way he looks at things. Ja, und deswegen glaube ich, dass Gott uns zum Beginn dieses neuen Jahres Folgendes sagen will. And I think that this is what God wants to say at the beginning of this year. In Philippa 4:4 sagt er. In Philippians 4:4 he says. Freut euch im Herrn. Rejoice in the Lord. Alle Zeit. Rejoice always. Und abermals sage ich, freut euch. And again I say, rejoice. Und in Psalm 100 Vers 2. And in Psalm 100 verse 2. Dienet dem Herrn mit Freude. Serve the Lord with gladness. Kommt vor sein Antlitz mit Jubel. Come before his face with singing. Ja, und ich finde das einfach einen schönen Gedanken, den Gott mir da einfach aufs Herz gelegt hat, so diesem Silvester. And I think that's such a great thought that God gave me um das neue Jahr zu beginnen. To begin with. Ja, Gott wird große Dinge tun durch euch. God wants to do great things through you. In dieser Stadt und in Österreich. In the city and in Austria. Ja, das ist ein anderer Grund, um uns zu freuen. And that's another reason why we can rejoice. Seid bereit und seid offen für das, was Gott tun will. Be ready for what God is going to do. Ja, wir sind jetzt gerade erst am Beginn unserer Reise durch Europa. So we're actually at the beginning of our trip through Europe. Wir waren vor 2 Wochen in Sizilien. 2 weeks ago we were in Sicily. Und jetzt sind wir in Wien. And now we're in Vienna. Aber es ist jetzt schon so toll zu sehen, wie Gott echt was am Wirken ist. But it's already amazing to see how God is at work. Ja, es ist einfach schon zu spüren, dass da sich was tut in Europa und just hier in Österreich. Just to sense that God is really at work in Europe and here in Austria. Die letzte Woche, die wir hier waren in Wien. The last week as we were here in Vienna. Die war echt so cool, das ja. It was so cool. Wir haben so mit so vielen Leuten gesprochen und man so. We spoke with so many people on the streets. Manche waren verschlossen, aber manche waren auch so hungrig und so offen. Some were closed, but many were so open and so hungry. Und auch hier die Kirchen, die Gemeinden zu sehen, auch besonders euch, diese Begeisterung irgendwie, diese Vorfreude auf Neues. And also to experience it in the different churches and also here with you, this amazing joy to experience new things. Die Vision, die Gott uns für die Schule, also für die Jüngerschaftsschule und unseren Einsatz gegeben hat. And the vision that God gave us for our discipleship training school and our mission. Ist, dass er neue Dinge tun will aus dem Ort der persönlichen Beziehung mit ihm heraus. And is that God wants to do new things from the perspective of our relationship with him. Neues soll geboren werden aus Intimität. New things shall be born because of our intimacy with him. Und ja, über diese Intimität will ich ein bisschen sprechen heute. And I'd like to talk about this intimacy a little bit tonight. Gott will Erweckung bringen in Wien. God wants to bring awakening in Vienna. In diesem Stadtteil. In this city, this district. Und er will euch dafür gebrauchen. And he wants to use you to do it. Euch, jeden einzelnen von euch. Each one of you. Ja, nicht nur den Pastor oder not just the pastor, oder die Missionare or oder the missionaries. Jeden. Each one of you. Wir sind alle Vollzeit-Missionare eigentlich. All of us are really full-time missionaries. Egal, ob wir ja irgendwo einen normalen Job haben oder whether we have a normal job or not. Was ich euch heute aufs Herz legen will, ist Folgendes. What I want to put on your heart is nämlich, dass diese Weckung und das, was Gott tun will, this awakening and what God wants to do nur geschehen kann, wenn wir an diesen Ort der Intimität mit ihm zurückkehren. Can only happen when we ourselves have this intimate relationship with him. Wenn wir uns ihm ganz hingeben. When we totally give ourselves to him. Es geht nicht so um was wir können und unsere Fähigkeiten. And it has nothing to do really with what we can do or our abilities. Sondern es geht um die Frage, ja, gebe ich mein Leben wirklich ihm? But it's the question, have I really surrendered my life to him? Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. The Bible says God is love. Und ja, es kann keine Weckung, keine Wunder, keine großartigen Dinge geben ohne eine Liebesbeziehung zu ihm. Without a love relationship with him. Der ganze Sinn von Erweckung und eigentlich von allem, was wir tun für Gott, ist ja, dass wir Menschen Gottes Liebe zeigen. Is that we simply show people the love of God. Und dass sie lernen, ihn zu lieben. And that they learn to love him. Aber wir können nichts geben, was wir nicht haben. But we can't give what we don't have ourselves. Ja, und deswegen hat mir das Gott so aufs Herz gelegt für heute und für diesen Beginn vom neuen Jahr. And that's why God put this on my heart for today and also for the beginning of this year. Dass wir so eine neue Entscheidung machen heute. That we make a new decision today. Wirklich diese persönliche Beziehung und unsere Liebe zu ihm zum Mittelpunkt zu machen. To really make our relationship with him and intimacy with him the center of our lives. In Offenbarung 2, Vers 1 bis 4. In Revelations 2:1-4. Da richtet Jesus ein ziemlich konfrontierendes Wort an die Gemeinde in Ephesus. Jesus has pretty confronting words to the church in Ephesus. Er erkennt an, was die Gemeinde alles für gute Dinge tut. He recognizes all the good things that the church does. Wie sehr sie sich bemüht für ihn. How much they do for him. Wie viel sie erleiden und erdulden und aushalten. How much they endure for him and persevere. Und dann sagt er aber, but then he says, ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. But I have this one thing against you, that you have left your first love. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Look how far you have fallen. Ich finde das ziemlich krass irgendwie, ziemlich beeindruckend. I think this is pretty strong. diese Gemeinde macht eigentlich alles richtig. This church in Ephesians does everything right. Die waren wahrscheinlich vorbildlich in all ihren Diensten und alles, was sie getan haben. They were probably examples in all their ministries and everything they did. Haben echt vieles durchgemacht wahrscheinlich für ihren and Glauben. They endured a lot for their faith. Aber Jesus sagt ihnen, hey, ihr habt die erste Liebe verlassen. But Jesus said to them, hey, you forgot your first love. Ihr habt mich aus den Augen verloren dabei. You stopped looking at me. Es passiert so oft und so leicht, dass wir den Fehler machen. It happens so easily that we make this mistake. Dass wir einen Haufen Dinge tun. That we do a lot of things. Und uns ganz unserem Dienst widmen. And that we really commit ourselves to our ministries. Aber darüber Jesus aus den Augen verlieren. But that we just lose sight of Jesus. Und es besteht diese große Gefahr. And then there is this great danger. Dass wir unseren Dienst am Ende mehr lieben als Jesus selber. That we begin to love our ministry and what we do for God more than God himself. Ja, und Jesus warnt und erinnert uns einfach. And Jesus warns us and reminds us. Ja, daran, um was es wirklich geht. What it's really all about. Ihn zu lieben mit unserem ganzen Sein. To love him with all our being. Mit allem, was wir sind, mit unseren allen unseren Gedanken, Gefühlen. With all our mind, with all our emotions. Alles. Everything. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, and Paul says in 1 Corinthians, dass wir alle möglichen Dinge tun können und alle möglichen Geistesgaben haben können. That we can do many, many things for him. We can have all kinds of spiritual gifts. Aber wenn wir die Liebe nicht haben, but if we don't have love, ist es alles nichts. It doesn't profit us anything. Ohne die Liebe ist es nichts wert. Without love, it's not worth anything. Ja, was ist diese erste Liebe? And what is this first love? Ich will ein Zitat verwenden von einer sehr beeindruckenden deutschen evangelischen Nonne. I would like to recite something from a very impressive German nun. Also eine sehr beeindruckende Frau. Und zwar schreibt sie. And she writes this. Es geht bei dieser ersten Liebe noch in ganz anderer Weise als bei der Liebe zum Nächsten um eine Liebe, die nicht sich selbst sucht, sondern den anderen, den einen. Okay. Okay, can I see? It's about this first love. It's a different love than love to your neighbor. It's a love that doesn't seek itself, but seeks for others. Even more loving, loving the neighbor, loving God is really searching him only. Es geht dabei um unsere Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. It's about our relationship to our Lord Jesus Christ. Als ein persönlichstes Verhältnis der Liebe zu ihm. As the most personal relationship of love to him. Es ist diese Liebe, wie sie Braut und Bräutigam haben. This is the love that is between a bride and a bridegroom. Wenn sie ja kurz oder ja, nicht, ja, vielleicht ein paar Monate, nachdem sie sich kennengelernt haben und noch diese frische Liebe haben. When they still have this when they don't vielleicht know each other so well and they still have this fresh love. Ja, je nachdem. Ja, aber Braut und Bräutigam heiraten sich und das ist dieser Tag der Tage, dieser and then, Freudentag. And then the bride and the bridegroom, they get married and there's just days and days of joy. Und da ist einfach diese Liebe da, dass sie ganz für den anderen da sein wollen. And then there's this love that just wants to be there for the other one. Dass sie nur den anderen suchen. That they seek the interests of the other. Immer mit ihm zusammen sein wollen oder mit ihr. And to just want to be with this person always. Es ist diese ganz hingegebene Liebe. It's this very surrendered love, committed love. Die nur ihn sucht. That seeks him alone. In allem. In everything. Und vor allem. And before everything. Sie schreibt weiter. And she writes further. Wahre Liebe sucht den anderen. True love seeks for others. Und da Jesus die Liebe selber ist, and because Jesus is love himself, wie geschrieben steht, Gott ist Liebe. Like it says, God is love. So sucht er uns. And so he seeks us. Und wartet auf unsere Liebe. And waits for our love. Die alle Zeit ihn allein meint und sucht. That only seeks him. Jesus kann durch nichts sonst befriedigt werden. Jesus cannot be satisfied with anything less als durch unsere Liebe. Than our love. Und darum genügt es ihm nicht. And that's why it's not enough for him. So wichtig dies und so nötig es auch immer sein wird. So as important as it might be. dass wir in ganzem Einsatz in unserer Arbeit stehen und geduldig unsere Lasten tragen. Even if we work very hard in our ministries or persevere through trials. Dass wir das Böse hassen und es nicht dulden. And that we hate evil and we don't accept it. Nee, Jesus will mehr. No, Jesus wants more. Er will die persönliche Hinneigung unseres Herzens zu ihm. He wants the personal affections of our heart. Nicht nur einmal, wenn wir die Gnade der Vergebung und Erlösung zum ersten Mal erfasst haben. Not just the time where we experience his grace and his forgiveness for the first time in salvation. Also wenn wir uns bekehrt haben. Ja. Sondern immer aufs Neue. But always newly, new. Jesus kann durch nichts befriedigt werden, außer durch unsere Liebe. Jesus cannot be satisfied with anything other than our love. Das finde ich so ein Hammersatz. I think that's so amazing. Ja. Und deshalb ist sein erstes und höchstes Gebot, and that's why his highest commandment, dass wir ihn lieben sollen mit aller Kraft, that we should love him with all our strength, allen Gedanken, with all our mind, von ganzem Herzen, with all our hearts. Er sagt nicht, arbeite für mich Tag und Nacht. He doesn't say, work for me day and night. Er sagt uns, du sollst mich lieben. He says, love me. Es hört sich von der Formulierung her ein bisschen wie ein Befehl an. It almost sounds like a command. Aber es ist eigentlich nicht so. Es ist einfach der Ausdruck von dem, was Gott echt am wichtigsten ist. But it's not a command, it's really just an expression of what God finds the most important. Wonach er sich am allermeisten sehnt. The thing that he longs for the most. Und wir lieben ihn. And we love him. Wir lieben ihn nicht, weil er es befiehlt. And we don't love him because he commands us to. Sondern wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. But we love him because he first loved us. 1. Johannes 4, 9 bis 10. 1. John 4, 9 and 10. Sagt Folgendes. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. God showed how much he loved us by sending his one and only son into the world so that we might have eternal life through him. This is true love, not that we loved God, but that he loved us first and sent his son as a sacrifice to take away our sins. Und in Vers 16, and in verse 16, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. We know how much God loves us and we have put our trust in his love. Gott hat uns geliebt. God loved us. Er hat sich uns hingegeben. He gave himself to us. Er hat sein Leben für uns gegeben. He gave his life for us. Und alles, was wir eigentlich tun, ist, dass wir diese Liebe erkennen. And all that we do is we recognize this love und sie annehmen. And receive it. Ja, das ist wirklich der christliche Glaube. And that's Christian faith. Das ist nicht Religion. It's not religion. Das ist eine Beziehung zu einer Person. It's a relationship to a person. Zu Jesus Christus. To Jesus Christ. Alles, was wir tun, everything that we do, ist immer eine Reaktion auf diese Liebe. Is always a response to this love. Alles, was wir tun, egal, everything that we do, sollte eine Reaktion sein auf die Liebe, die Jesus zu uns hat. Should be a response to the love that Jesus has for us. Was bedeutet es, dass wir ihn lieben? And what does it mean that we love him? Oder ja, wie drückt sich das aus? Or how does it show itself? Es geht nicht darum, dass wir uns mehr anstrengen, es härter versuchen. It's not that we try harder or do more. Es geht darum, dass wir ihm Raum geben. It's about giving him place. Dass wir ihm unser Leben geben. That we give him our lives. Damit er es verwandeln kann. So that he can transform it. und dadurch wirken kann. And work through it. Ja, als ich für euch gebetet habe, as I was praying for you, hatte ich den Eindruck, dass Gott so zu euch sagen will. Sorry. Hatte ich den Eindruck, dass Gott zu euch sagen will. I had the impression that God wanted to say. Habt keine Angst, die Kontrolle abzugeben. Don't have any fear to give up control. Zur Freiheit habe ich euch befreit. Because I have set you free for freedom's sake. Vertraut mir, dass ich fähig bin und höher als eure Gedanken und Pläne. Trust me that I am able and that I am higher than your thoughts and your plans. Ihr müsst diese Last nicht tragen. You do not have to carry this burden. Schaut zu mir. Look to me. Ja, schaut zu ihm. Look to him. Dann werden große Dinge passieren. Then great things will happen. Dann diese atemberaubenden Dinge, Wunder, Erweckung. Then these breathtaking things will take place. Miracles, revival. Ja, dann wird das geschehen. Ich will euch dazu noch einen Vers mitgeben. I want to give you a verse. Der mich sehr angesprochen hat. That really spoke to me. 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. 2. Corinthians 3, 16 to 18. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. So all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. Und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. And the Lord who is the Spirit makes us more and more like him as we are changed into his glorious image. Durch den Geist des Herrn. Through the Spirit of the Lord. Also für mich ist es einfach ein Ausdruck von dieser Intimität and mit for Gott. Me, this is the expression of this intimacy. Sein Geist in uns. His Spirit in us. Und wir schauen ihn an. And we look to him. Wir stehen vor seinem Antlitz. We are before his face. Vor seiner Herrlichkeit. Before his glory. Und werden dadurch verwandelt. And we are changed. Wir eins mit ihm. We being one with him. Er in uns und wir in ihm. Him in us and we in him. Das ist der Kern einfach, wodurch das ist die Kraft. And that's the core. That's where we get our power. Ja. Ja, Gott sagt euch. And God says to you. Ich sehne mich nach euch. I desire you. I long for you. Es geht mir nicht so um das, was ihr tut oder macht. It's not about what you do. Ich will euch. I want you. Ich liebe euch. I love you. Ich liebe nicht das, was ihr tut und macht. I don't love so much what you do. Ich liebe euch. I love you. Ja, Gott will uns in diese Intimität mit ihm rufen. And God wants to draw us into this intimacy. Uns alle. All of us. Damit wir aus seiner Liebe heraus leben können. So that we can live out of his love. Von dass wir von innen heraus leben. That we can live from the inside out. Von der Einheit mit Christus heraus. From oneness with Christ. Dann wird unser ganzes Leben ein Gottesdienst. And then our whole life becomes service to him. Nicht mehr nur hier am Sonntag für 1,5 Stunden. Not just here on Sunday for 1.5 hours. Jeder Moment. Every moment. Denn überall, wo wir hingehen. Because everywhere we go. Da ist er auch. He is there as well. Er ist schon da. He is already there. Und wir sind eins mit ihm. And we are one with him. Ja, ich will euch einladen, dass ihr einfach mit mir betet. And I want to invite you to pray with me. Ja, man macht ja meistens so einen guten Vorsatz fürs neue Jahr. Often we try to make new resolutions for the year. Oder ein Versprechen. Or promises. Und ja, wie wäre es, wenn wir einfach heute dieses Versprechen machen zu Gott? What would it be like if we would make this promise to God? Dass wir uns ihm neu hingeben. That we would commit ourselves to him anew. Ja, Taylor wird so ein bisschen begleiten dabei. Taylor is going to accompany. Ja, aber betet einfach für euch und. But I want to pray for you. Es geht um euch und Gott. It's about you and God. Mm. Ja. Gott, ich danke dir. God, I thank you. Ich danke dir für deine Gnade. I thank you for your grace. Für deine Liebe. For your love. Ich danke dir, dass du uns so sehr geliebt hast. I thank you that you loved us so much. Dass du für uns gestorben bist. That you died for us. Ich danke dir, Herr. I thank you. Und ich danke dir für diese wundervolle Gemeinde. I thank you for this wonderful church. Für diese wundervollen Menschen, die jetzt hier sind. For the wonderful people that are here. Und ja, ich bitte dich um deinen Segen für sie, Herr. And I just want to ask for your blessing for them. Ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen jetzt sprichst, Gott. I pray that you would speak to each one. Dass du ihnen deine Liebe offenbarst, Herr. That you would reveal your love to them. Ja, und dass du sie lehrst, zu lieben. And that you teach them to love. Ja. Ja, Herr, wir bringen alles vor dich. Jesus, we bring everything to you. Ja, was dieser Liebe im Weg steht. All this love. Mhm. Ja, wir wollen dich ganz lieben, Herr. We want to love you completely. Wir wollen dich lieben über alles, Gott. We want to love you above all things. Über alles. Above everything. In allem, was wir tun, Herr. And in everything that we do, Lord. Alles, was wir angehen, alle Pläne, die wir machen. Everything that concerns us, all of our plans. All die Träume, die wir haben. All the dreams that we have. Gott, wir wollen das dir unterordnen. We want to submit it to you. Ja, und, ja, du bist der Mittelpunkt, Jesus. You are the center. Und ja, wir sehen uns nach dir, Herr. And we long for you. Wir sehen uns nach dieser Gemeinschaft mit dir, Gott. We long for this fellowship with you. Ich danke, Herr. Ich danke dir, dass du uns umfängst mit deiner Liebe. I thank you that you receive us with your love. Und ich bete, dass du wirklich jedem Einzelnen hier, Gott, deine Liebe offenbarst. And I pray, Jesus, that you would really reveal your love to each one here. Wenn da jemand ist, der dich noch nicht kennt, Jesus. And if there's someone here that doesn't know you. Ich bitte dich, dass du, ja, dass du ihn berührst, Herr, dass du ihm deine Liebe zeigst. And then I pray, Jesus, that you would touch this person. Ja. Ja, nehmt euch einfach ein paar Minuten. Take a few minutes. Und seid einfach still vor Gott. And just be still before him. Mit Gott. Come into your garden. Thank you, Max. That was really great. Vielen Dank. Das war wunderbar. Let's just take a moment now and stand. Nehmen wir uns einen Moment Zeit und stehen wir kurz auf. Can we open some windows? Vielleicht können wir eben auch die Fenster öffnen. And let's just wish each other a happy new year. Und wünschen wir ein frohes neues Jahr. Ja, ja. Ja. How many people here need a miracle, a real miracle? Wie viele Leute brauchen ein Wunder, ein echtes Wunder? Financial, physical, relationship, whatever. Finanziell, körperlich, Beziehungen. Okay. How many here, you don't have to raise your hand for this, how many here need deliverance from bondage to sin? Wie viele von euch brauchen Befreiung von einer Gebundenheit gegenüber Sünde? How many people here want to hear the voice of the Holy Spirit more clearly? Wie von euch wollen die Stimme des Heiligen Geistes viel klarer hören? Okay, I am going to propose something to you. Ich möchte jetzt einen Vorschlag machen. That many, many churches, thousands of churches all over the world are doing. Und das ist ein Vorschlag, der von Tausenden von Gemeinden einfach ausgeführt wird bereits. And that is. Das ist. To seek God and fast. Fasten und Gott suchen. Are you excited? Everybody got really quiet. Wow, plötzlich wird es ganz still. You know, fasting is like this. Fasten funktioniert so. You know, when you eat a lot, wenn du viel isst, what happens to you? Was passiert mit dir? You gain weight, yes. Okay, man wird ein bisschen gewichtig. But before that, what happens? Was passiert dafür? You get tired. Davor. Man wird müde. You get tired, you get a little lazy. You get a little dull. Ein bisschen faul, ein bisschen so... Dull. Wie sagt man? Taub? Taub. Yeah. Stumm, that's the word. Stumpf, that's the word. Stumpf. Stumpf, dumpf, was haben wir noch? Yeah. You know, and that's what pleasure is like. Und so ist es mit dem Vergnügen. Yeah. God created pleasure. God created all things for our enjoyment. 1 Timothy 6:17. Gott hat alles zu unserem Genuss geschaffen. 1. Timotheus 6 Vers 17. Food, everything. Essen. It's for alles. Our enjoyment. Wir sollen es genießen können. But there are certain times that we want to reduce. Aber es gibt bestimmte Zeiten, wo wir es dann einfach auch reduzieren. Yeah, we want to have less in our lives. Wo einfach weniger in unserem Leben sein soll. We want to become sharp with God. Auf dass wir einfach ganz scharf sind. And we're not dull. Mit Gott und nicht so eingelullt. Yeah. And that's where fasting comes in. Und dazu ist das Fasten gut. Now, a lot of people in the world are doing a 21-day fast in January, now at this time of year, beginning of the year. Und viele Menschen der Welt beginnen ein Fasten, beginnen mit dem 21. Januar dieses Jahres. No. 21-Day-Fast. 21 Tage. Entschuldigung. Fast. Yeah. Fasten. And before you panic, bevor ihr jetzt in Panik verfallt, this fast that I'm talking about is called the Daniel Fast. Und dieses Fasten, wovon ich da spreche, nennt sich Daniel Fasten. And this is what Daniel did. Und schaut mal, was Daniel tat. Yeah, it said that he ate vegetables and water and he still looked as healthy as all the people who had were eating meat and rich food. Er aß Gemüse und Wasser und er schaute einfach genauso gut aus wie die, die Fleisch gegessen hatten. So the Daniel fast is this. Das Daniel Fasten ist folgendes. No meat, no sweets. Keine Süßigkeiten, kein Fleisch. Yeah. No meats, no sweets, no alcohol. Kein Alkohol. No bread. Okay. Kein Brot. Yeah. Keine Zigaretten. No cigarettes. That's right. That's part of the Daniel fast. And I really, you know, we want all those things I said before, right? Wir wollen doch all das haben, wofür wir, wovon wir eben gerade gesprochen haben. Then let's do something. Let's commit ourselves to something. Lass uns da uns einfach dieser Sache hingeben. We want to see revival in this church. We want to see revival in this city. Wir wollen Erweckung sehen hier in der Gemeinde, in dieser Stadt. How much do we want it? Wie sehr wollen wir das? Are we willing to give up some of our pleasures, some of our tastes? Sind wir da bereit, einige unserer Vergnügungen, einige unserer Genüsse irgendwie abzugeben? To show God that we are serious. Gott zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Yeah, it's not that hard. I did it for 2 weeks before Bevo. Es ist nicht so schwer. Ich habe das vor der Bevo gemacht. And I felt so sharp with God. Und ich habe es einfach gespürt, dass ich so scharf einfach bin. And I could hear God's voice so clearly. Und eingestimmt bin auf die Stimme Gottes und sie so klar hören kann. And there were breakthroughs in my life. Und so gab es da Durchbrüche in meinem Leben. So, nobody has to do this. Es muss niemand tun. I'm just proposing it to you. Es ist einfach ein Vorschlag, den ich euch machen möchte. And if we do it as a church, und wenn wir das machen als Gemeinde, then those who want to do it, we would start from January 8th to the 29th. Möchten, wir beginnen am 8. Januar bis zum 29. Yeah. And pray about it this week. Just pray about it this week. Und betet einfach darüber diese Woche. And ask God, what is the thing I really want in my life? Und betet einfach Gott und fragt ihn, was ist diese Sache, die ich wirklich in meinem Leben haben möchte, die ich erleben möchte? What is the miracle that I'm seeking? Und was ist das Wunder, wonach ich suche? What is the healing that I'm looking for and I haven't gotten it yet? Die Heilung, die ich da haben möchte und die ich noch nicht bekommen habe. Okay, just ask God. God, ist das dran for me? Und fragt einfach Gott, ist das jetzt dran? Gott, sag es mir. Yeah, and let him speak to you this week. Und lasst ihn zu euch sprechen. Okay, that's all I want to say. Das ist alles, was ich sagen wollte. Thank you. Dankeschön.